Entführungen, Drogen, Geldwäsche. Bei seinen Ermittlungen ist Lombardo auf Michele Amandini aus Mailand gestoßen. Mailand, heute glamouröses Kapital, Design- und Modezentrum, galt in den 70er Jahren als wild und hochgefährlich. Entführungen waren an der Tagesordnung. Überfälle verliefen oft blutig, im Schnitt passierten 150 Morde pro Jahr. Zeitungen berichteten seitenweise. Die 'Ndrangheta spielte bei der Wahrnehmung von Kriminalität dort, wie in ganz Norditalien, lange Zeit kaum eine Rolle. Zwar kamen die ersten Mafiosi aus Kalabrien und Sizilien bereits in den 50er Jahren, eben um dort als Mafiosi zu wirken oder weil sie aus ihrer Heimat verbannt worden waren. Dennoch wurden die Mafia-Organisationen aus dem Süden für viele Jahre nicht als das wahrgenommen, was sie sind. Man sprach stattdessen von Banden. Zwei große Ermittlungsverfahren haben an diesem Zustand Anfang der 90er Jahre endlich etwas geändert. Nord, Süd und Wall Street. 220 Haftbefehle wurden vollstreckt, Unternehmen durchsucht, auch drei Rechtsanwälte gerieten in den Fokus. Das Ermittlungsverfahren Nord-Süd hat uns mit Michele Amandini einen illustren Typen als Kronzeugen geschenkt. Nach allem, was wir wissen, war Michele Amandini nie Mitglied der 'Ndrangheta, und doch zeichnet sein Weg paradigmatisch die Entwicklung der gesamten Organisation nach. Mit Entführungen Geld gemacht, dann in Drogen investiert, noch mehr Geld gemacht, reich geworden, auf einmal stellte sich das Problem der Geldwäsche immer dringender, und da man mit dem Finanzwesen Geld viel effizienter waschen kann als mit, sagen wir, nicht aufgeschriebenen und versteuerten Pizzen in einem Restaurant, führte der Weg konsequenterweise ins Finanzwesen. Gerne hätte ich ihn persönlich kennengelernt, doch leider ist er nach Aussage seiner Frau auf Facebook verstorben. Amandini war ein beeindruckender Typ. Er wurde Michel der Prinz genannt, da seine Mutter eine äthiopische Prinzessin gewesen sein soll. In seinem Mutterland Äthiopien ist er auch geboren, in Deda, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Er wuchs in Italien auf und lebte anschließend eine Zeit in der Schweiz. Mit 20 zog er zu seinem Vater nach Rhodesien, in das heutige Simbabwe. Zurück in Mailand geriet er Anfang der 70er auf die schiefe Bahn. Er arbeitete mal hier, mal dort, hing in Diskotheken und Nachtlokalen ab und lernte die Größen der Unterwelt kennen. Die schiefe Bahn führte ihn schnell nach oben. Francis Turatello, der Herr über die Nacht in Mailand, wurde ihm ein Mentor und enger Freund. Turatello spazierte einmal mit Gefolgsleuten in ein Spiellokal der Konkurrenz, nahm allen Gästen ihre Wertsachen ab, verteilte dann Werbezettel seiner Spiellokale und ließ die Leute wissen: Seht ihr, das passiert, wenn man in Lokale geht, wo Überfälle stattfinden. Vielleicht spielt ihr besser in der Gegend um den Corso Sempione, dort kommt es nicht zu Räubereien. Turatello war mit Tommaso Buscetta befreundet, dem berüchtigten Mafioso aus Sizilien und späteren Kronzeugen. Er arbeitete mit den De Stefano aus Reggio Calabria, kaufte Schmuggelzigaretten. So kam auch Amandini mit der 'Ndrangheta in Berührung. Schnell wurde der Mann von Welt bekannt in der Unterwelt. Amandini allerdings machte sich die Hände nicht selbst schmutzig, das überließ er anderen. Und er war geschickt darin, sammelte überraschend wenige Vorstrafen an und wechselte immer wieder seine Partner in Crime. Dass er an Entführungen beteiligt war, blieb lange Zeit ungesühnt. Die Fälle erregten natürlich großes Aufsehen. Zum Beispiel entführte seine Gruppe im Februar 1979 Evelina Cattaneo, die Tochter eines bedeutenden Autohändlers. Noch dazu hatte sie es als Liedermacherin in Mailänder Dialekt zu etwas Bekanntheit gebracht. Noch mehr Bekanntheit brachte ihr aber die Kälte ihrer Mutter ein. Unmittelbar nach der Entführung ließ sie verlauten: »Ich werde nicht eine Lira für die Erpressung meiner Tochter bezahlen. Die Beziehung zu ihr ist überhaupt nicht gut. Es passiert, dass eine Mutter ihre Kinder nicht liebt. Ich bin eine von ihnen.« Am Ende flossen wohl doch eine 500.000 Lire Lösegeld. Jedenfalls wurde Evelina Cattaneo auf einer Straße in der Peripherie von Mailand abgelegt, mit verbundenen Augen und mit Ohrstöpseln. Andere Entführte kehrten hingegen nie zurück, etwa Augusto Ranciglio, Sohn eines bedeutenden Bauunternehmers. Er wehrte sich dagegen, in einer Betonröhre versteckt zu werden, und wurde erschossen. Amandini führte auch in diesem Fall die Verhandlungen, wie auch bei einer ganzen Reihe von anderen Entführungen. Mit der Zeit hatte sich ein Schlüssel zur Verteilung gezahlter Lösegelder herausgebildet. Der Mann am Telefon bekam rund 30%. Amandini kaufte sich einen Ferrari. Im Juli 1977 wurde er in Lecce verhaftet, den frisch gekauften Sportwagen protzig vor der Tür zum teuersten Hotel der Stadt. Amandini trug viele teure Goldobjekte bei sich, Feuerzeuge, Uhren, Ringe. Schon nach kurzer Zeit kam Amandini wieder frei und scharte eine Gruppe um sich, die am Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre mit einem bunten Mix an Drogen handelte. Der Boom des Drogenhandels zog herauf und Amandini und Co. waren dabei. Weißes Heroin stellten sie in einer eigenen Drogenküche selbst her. Braunes Heroin, Haschisch und Kokain kauften sie ein. Amandini stand natürlich nicht selbst in der Drogenküche, er verhandelte den Kauf von Rohprodukten. In der Zeit schleppte Amandini Bargeld in dicken Taschen und Koffern in die Schweiz, voll mit Millionen und Abermillionen Lire. Als die Drogenküche wegen des hohen Energieverbrauchs auffiel, zog die Gruppe nach Südfrankreich um und das Geschäft ging weiter. Dazu hatte Amandini bewaffnete Jungs laufen, die Händler überfielen. Mehr nach dem Geschmack von Amandini war die Einladung nach Libyen. Muammar al-Gaddafis Privatjet holte sie in Malta ab. Champagner und feines Essen. Gaddafis Stellvertreter suchte nach ein paar Leuten, die Dissidenten in Großbritannien und den USA umlegen würden, und er hoffte sich von Amandini und seiner Clique Kontakte zur 'Ndrangheta. Am Ende zahlten die Libyer nicht genug und aus dem Projekt wurde nichts. Die Kontakte hätte Amandini gehabt. Er arbeitete eng mit der Cosa Nostra und der 'Ndrangheta zusammen. Manche bezeichnen ihn als deren Finanzberater. Amandini bewegte sich sicher in verschiedenen Welten. In der Schweiz als Geldwäscher, in Osteuropa unterhielt er Kontakte zu Geheimdiensten. Er kannte quasi überall jemanden, der ihm nützlich sein konnte. Als Amandini erfuhr, dass aufgrund der Aussagen eines Kronzeugen gegen ihn ermittelt wurde, maß er dem nicht allzu viel Bedeutung bei. Er sah gute Chancen, im Prozess davonzukommen. Erst als ein enger Mitarbeiter die Seiten wechselte, schwante ihm, dass es vorbei war. Er wurde ebenfalls zum Kronzeugen. Im November 1993. 1,5 Jahre später erhielt er eine Haftstrafe von 10 Jahren, die er allerdings nicht komplett absitzen musste. Obwohl er eine derart schillernde Figur war, geriet Amandini quasi in Vergessenheit. Erst der Staatsanwalt Lombardo entdeckte ihn wieder als wertvollen Gesprächspartner. Er ermittelte zur Familie De Stefano und zu Finanzgeschäften der 'Ndrangheta, vor allem aber zu dem Verhältnis zwischen 'Ndrangheta und Cosa Nostra. Seine Behörde untersuchte Ende der 90er Jahre Geldwäscheaktivitäten des Piromalli-Clans, aber auch anderer 'Ndrangheta-Familien. Vor allem ging es darum, wie Profite der organisierten Kriminalität ihren Weg auf Finanzmärkte fanden. Eine hochspannende Frage, leider lesen sich die dazugehörigen Akten weit weniger spannend. Die Ermittler erforschten in den 90ern ein Netz an Personen, darunter Michele Amandini, die entweder Teil der Clans waren oder diese unterstützten. Sie konnten so live beobachten, wie die 'Ndrangheta lernte, sich auf dem Parkett von Finanzmärkten zu bewegen. Staunend hörten sie zu, wie die Mafiosi und ihr Netzwerk mit ungewöhnlichen Finanztiteln hantierten, etwa Schuldverschreibungen aus den USA und Bankgarantien für sich nutzen wollten. Es war ein Qualitätssprung, der sich vor ihren Augen und Ohren vollzog und mittendrin Michele Amandini und seine Clique. Die abgehörten Gespräche in den Akten drehen sich aber immer wieder nur um technische Fragen. Hat die Bank den Titel akzeptiert? Ist die Freigabe unterschrieben? Knapp 800 Seiten, zäh wie altgewordene Knete. Was gäbe man für etwas Farbe? Für ein paar saftige Details, meinetwegen gemeinsame Bordellbesuche, klassisches Gangsterzeug, aber nein, trockene Finanzwelt. Dabei war die Ausgangslage gar nicht so schlecht. Es ging um höchste Kreise der 'Ndrangheta, extrem viel Geld und noch dazu um einen Fußballclub. Ein Freund von Amandini hatte 1975 eine Entführung in Rom organisiert. Amandini war zwar nicht beteiligt, lernte dabei aber trotzdem die zwei wichtigsten Männer eines der wichtigsten Clans der 'Ndrangheta kennen. Die Brüder Giorgio und Paolo De Stefano. Die beiden waren Vertreter einer neuen, fortschrittlichen 'Ndrangheta, waren studiert und sie waren ein Bruderclan der Frana Bonaventura. Amandini verkehrte überhaupt in erlauchten Kreisen, Er kannte neben den De Stefano weitere Bosse, Domenico, Rocco und Antonio Papaglia etwa oder Antonio Nirta, Chef des gleichnamigen Clans aus San Luca. Ebenfalls ein wichtiger Mann war Vincenzo Fazzari, obgleich auch einem Clan zugehörig mit weniger klangvollem Namen. Fazzari hatte eine Reihe von Vorstrafen, wegen Mordversuch und Betrug etwa. Nach einer Verdachtsmeldung wegen Geldwäsche gegen einen seiner Kontakte im Jahr 1999 geriet er erneut in den Fokus und mit ihm Amandini. Ermittlungsakten zufolge hatte Fazzari gleich mehrere verschiedene Gruppen aufgebaut, um US-Staatsanleihen zu Geld zu machen. Zu einer gehörte Amandini. Fazzari fasste Vertrauen zu ihm und berichtete, dass er Geldwäsche für die Familien Piromalli und Mamoliti betreibe. Es waren nicht gerade Gewinnertypen, die Amandini da um sich hatte, eher Glücksritter, die sich nicht gerade auf einem Kreuzzug für gesetzestreues Leben befanden. Sein schweizerischer Kompagnon Marcello Quatri, ein Rechtsanwalt und Direktor eines Mineralwasserbrunnens, kämpfte darum, sein Unternehmen liquide zu halten, würde in Zusammenhang mit einem Justizbestechungsskandal wieder in die Medien geraten. Pietro Bellardelli, ein Geschäftsmann aus Rom, sah sich in der Schweiz mit Betrugsermittlungen konfrontiert und wurde später in Italien wegen Geldwäscherei und Unterstützung des organisierten Verbrechens verhaftet. Die Vorwürfe wurden allerdings nicht bewiesen. Die Gruppe wollte mit Papieren arbeiten, die sie immer nur GNMA nannte, was für Government National Mortgage Association steht. Andere sagen griffiger GNMA. Die Papiere gibt es heute noch. Es handelt sich um Anleihen eines US-Staatsunternehmens. Die Gruppe wollte sie leasen, um sie verpfänden zu lassen und Kreditlinien zu erhalten. Nach Aktenlage wurden die Titel über einen Finanzier namens Curio Pintus zur Verfügung gestellt, der für eine Kanzlei in New York arbeitete, Hill & Associates, die Treuhänder der Mafia-Familie Gambino sein soll. Michele Amandini sagte in einer Vernehmung, er kenne einen der Zuständigen dort. Zitat: Der Anwalt Kenneth Carnesi hat sizilianische Wurzeln. Ich denke, dass er direkt aus Catania stammt. Für ihre Dienste war den Anwälten eine Bezahlung von 1 Million Euro zugesagt worden, zahlbar in 2 Tranchen. Amandini war skeptisch gegenüber dem Einsatz von GNMA. Er hatte Carnesi 1988 und 1989 kennengelernt, als ein Bankier die Papiere erstmals auf den Schweizer Markt brachte. Sein Partner, der Rechtsanwalt Quatri, legte die Papiere aber dem Direktor der Bank des Kantons Tessin zur Prüfung vor. Mit Erfolg. Sie wiesen extrem hohe Beträge aus, erinnerte sich Amandini später in seiner Vernehmung, um 50, 100 oder 200 Millionen. Sogar 2 Bankfunktionäre, die nicht kooperieren wollten, waren in Mailand und Brüssel entführt worden, steht Jahre später in einer Akte. Pintus ist bis heute im Finanzbusiness aktiv und bezeichnet sich auf seiner Homepage als Berater der NATO, des italienischen Präsidialamts und vieler anderer. Das Präsidialamt erklärt mir aber auf Nachfrage, dass Pintus nie als Berater tätig gewesen sei und dass man sich dafür einsetzen werde, dass der Eintrag korrigiert werde. Pietro Bellardelli, der Geschäftsmann aus Rom, hatte versprochen, den Klammen FC Lugano, einen schweizerischen Fußballverein, zu neuen Höhen zu führen. Bellardelli wurde als Präsident geführt, zumindest auf dem Papier. Er selbst soll aber gesagt haben, dass er einen Vertreter hinter sich habe, was Amandini so verstand, dass er lediglich ein Strohmann sei. Amandini wusste auch, dass sein Kompagnon Quatri ebenfalls Teilhaber des FC Lugano war. Bellardelli fragte Amandini oft um Rat. Er bat auch Quatri, ihn zu begleiten, wenn er Termine bei seinen Banken hatte, die immer mit den Direktoren stattfanden. Amandini sagte in einer Vernehmung, dass sie kein Bargeld mehr in die Schweiz zu fahren brauchten, sie seien längst Teil des Systems geworden. Die von ihnen geplanten Finanzoperationen hätten 32 Millionen Dollar erbringen sollen. Die eine Hälfte davon für den FC Lugano, die andere für den Besitzer der Papiere und einen Unternehmer in Finanznot. Die Gruppe wollte sich wohl nicht nur finanziell beim FC Lugano einbringen. Ein Beauftragter von Fazzaris Team fragte auch nach, ob ein Spieler, den sie in Spanien kennengelernt hätten, schon zum Vorspielen eingeladen worden sei. Der Mann von Atletico Madrid habe am nächsten Tag sein Probetraining, war die Antwort. Ob die 32 Millionen am Ende geflossen sind, verrät die Akte leider nicht. Dieser Teil der Ermittlungen gelangte erst Jahre später an die Öffentlichkeit. Curio Pintos, der den Akten zufolge über die Ginny Maes der New Yorker Kanzlei verfügen konnte, wird uns Jahre später wieder in Ermittlungsakten begegnen und mit ihm das Thema Anleihen und andere Titel. Dubiose Wertpapiere für Finanzoperationen zu nutzen, um Fußballvereine zu retten, das Modell, das Amandini und seine Kompagnons hier ersonnen hatten, wird Schule machen. Paolo Signifredi, der als Buchhalter des Clans Grande Aracri gilt, sagt, er habe über einen Geschäftspartner falsche Bankgarantien über die Großbank HSBC in London erhalten, um den hochverschuldeten Verein Parma Calcio zu retten. Er wurde aber vorher verhaftet. Gennaro Pulice, Killer und Finanzexperte des Clans Cannizzaro da Ponte aus Lamezia Terme und später Kronzeuge, beschuldigte sich selbst, im Jahr 2013 gefälschte Bankgarantien besorgt zu haben, damit der Verein Como Calcio die nötige Liquidität ausweisen könne, um in der dritten Liga zu bleiben. Pulice betonte, dass dies nur dank der Komplizenschaft von Bankdirektoren möglich gewesen sei. Eine Aussage von Amandini ist besonders alarmierend. Amandini sagte in der Vernehmung mit Lombardo, die 'Ndrangheta habe heute unendliche finanzielle Ressourcen. Ihr einziges Limit sei die Zeit, die es brauche, Gelder zu organisieren. In unseren Unterhaltungen hat Giuseppe Lombardo immer wieder darauf verwiesen, dass die 'Ndrangheta massiv in Staatsanleihen investiert habe. Im Juni 2023 vertrat er diese Sicht auch öffentlich in einem Gespräch mit Giovanni Tizian, wenige Tage vor einem der wichtigsten Schläge der vergangenen Jahre gegen die Organisation, die Operation Eureka, von der bereits die Rede war. Lombardo war beim Trame-Festival in Lamezia Terme zu Gast. Die Veranstaltungsreihe präsentiert Jahr für Jahr kostenlos Anti-Mafia-Literatur in der Stadt. »Achtung«, rief Lombardo, »die demokratische Führung eines Staates beeinflusst man nicht nur mit Bomben, sondern auch mit dem großen Geld. Und wisst ihr wie? Indem schmutziges Geld auf den Kapitalmarkt gebracht wird und etwa Staatsanleihen gekauft werden. Der jährliche Umsatz der italienischen Mafia liegt bei 220 Milliarden Euro. Wo landen diese 220 Milliarden? Irgendwo müssen sie hin. Wenn sie gut investiert sind und wirtschaftliche Dynamiken in Italien, Europa oder weltweit bestimmen können, werden sie zu einem politischen Problem. Braucht es also noch Bomben?« fragte er rhetorisch. »Nein.« Denn es gibt finanzielle Bomben.